does your life feel, dear? Why does your life feel, dear? We are bound to secrecy, dear. We are bound by the sea. Why the street? Why see the street? Why does your life dare? Geh nach Hause mit dem Gold, mit dem Pferd und der Kuh. Geh nach Hause mit dem Schwein und der ganz gute Hans. Scherenschleifer schwer wie Gold, Tüchter Bellstein dazu. In den Brunnen, in den Brunnen. Wir werden alle glücklich über Hans. Wie der Hans im Glück, wie der Hans im Glück. Why does the street, why does the street, why does your life fear, dear? Geh nach Hause, schlag die Schere, dreh geschwind. Wild is your life and mine. Ich fühle mich so frei, so frei, so high. Geh nach Hause mit dem Gold.